einfach fortgegangen. Der Abend war grau wie Blei. Es hatte kaum angefangen und schon war's vorbei. Ich hab ihn noch nachgesehen. Mein Blick war mehr als ein Schrei. Ich wollte es nicht verstehen. Aus und vorbei. Ich hatte vom Glück gesprochen und habe es ernst gemeint. Doch dann ist der Traum zerbrochen, denn sie hat geweint. Hat sie verlassen, das wurde ihm schnell verziehen. Doch ich werd ihn immer hassen, sie denkt noch an ihn. So hab ich ein Glück gefunden und träumte voraus für zwei. Verloren in kaum zwei Stunden. Aus und vorbei. Da weckt mancher Traum vom Lieben, noch ehe erblühen kann. Sehnsucht ist mir geblieben. Was fang ich an? Was fang ich an? Und träumte voraus für zwei, verloren in kaum zwei Stunden. Aus und vorbei, da welkt mancher Traum vom Lieben, noch ehe erblühen kann. Sehnsucht ist mir geblieben, was fang ich an?